Gold. Goldsucher werden nicht alt, so auch nicht wir. Goldsucher wissen Bescheid, suchen ist Lebenszeit. Goldsucher wissen Bescheid, und wir alle suchen nach Gold. Und das treibt uns morgens in die Schuhe. Und das treibt uns mittags an den Tisch. Und das treibt uns abends in die Ruhe. Und am Morgen ist man wieder frisch. Am Morgen. Das Ziel. Goldsuche ein Leben lang, nur nicht zu kurz. Stößt man zu zeitig auf Gold, hat man zu kurz nur gelebt. Stößt man zu zeitig auf Gold, ist man wohl mit 30 schon alt. Und das treibt uns morgen. Goldsucher werden nicht alt, solang sie suchen ihr Gold. Goldsucher werden nicht alt, und wir alle suchen nach Gold. Und das treibt uns morgens in die Schuhe. Und das treibt uns mittags an den Tisch. Und das treibt uns abends in die Ruhe. Und am Morgen ist man wieder frisch. Am Morgen ist man wieder frisch.